Und eine, die mich im letzten Jahr ganz besonders beeindruckt hat, ist eine Stelle in einer Produktion der australischen Theatercompany Back-to-Back Theater. Die machen seit den 80er Jahren Theater mit geistig Behinderten. Und die haben schon vor ein paar Jahren ein Stück gemacht, das nennt sich Ganesha gegen das Dritte Reich. Das haben wir im vergangenen Jahr beim Kunstfest Weimar auch gezeigt, weil es um die Frage geht, die in Weimar auch sehr aktuell ist, wie geht man mit dieser nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands um? Wrenched from the gods by the Nazis, its power to be used for evil. In dem Stück begibt sich die indische Gottheit Ganesha 1943 nach Deutschland, um den Nazis die Swastika, das Hakenkreuz, wieder wegzunehmen, was ja ein altes indisches, hinduistisches Fruchtbarkeitssymbol ist. Yes! Und man erlebt diese Gottheit so auf ihrer Reise durch Deutschland und am Ende trifft sie tatsächlich Hitler und reißt Hitler dann nach einer Auseinandersetzung diese Armbinde mit dem Hakenkreuz ab. Und darunter kommt die nächste zum Vorschein. Und Hitler lacht nur und sagt, das hat man dir gehört, jetzt ist es meins und wird immer mir gehören. Fand ich sehr eindrücklich dafür, was mit solchen Symbolen tatsächlich passieren kann, weil tatsächlich wird die Swastika nie wieder naiv als das betrachtet werden können, was sie ursprünglich mal war. Und das war wirklich ein großartiger Moment.